gefährliches Feld. Ein Schießbefehl, die Kugel fliegt, der Mann ist tot, bevor er fällt. Über 100 solche Opfer auf der Flucht erschossen. Hört den Taub von einem besseren Leben, ward ihr Blut vergossen. Jubel steht die Masse und klatscht Beifall dem Fraktionschef einer scheinbar demokratischen Partei. Doch auf dem Tisch, da liegt das Manifest der Kommunisten, das Handbuch für die rote Tyrannei. Der Wolf von Schafpelz streckt aus die Hand, greift nach der Macht in diesem Land. Hinter einer Maske von falscher Heuchelei marschiert Genossen Seid an Seid und Reihe rein. Yeah.